Also, was sagen Sie zu den Möbeln? Was ich dazu sage? Ja. Möchten Sie eine Zigarre? Nein, danke. Ich habe damit aufgehört. Ich sehe, Sie sind ein nüchterner Mensch. Das bin ich allerdings. Dann erlauben Sie mir bitte die Frage. Haben Sie irgendwelche Papiere? Wie? Ja, irgendein Nachweis, wem diese Möbel gehören. Nein, aber das alles gehört mir. Mit anderen Worten, es gibt keine Brüder oder Schwestern. Ein Bruder, ja. Sehen Sie, stehen Sie gut mit ihm. Oh. Es geht mich ja nichts an, aber mit den Familien ist das so eine Sache. Lieben sich wie Wahnsinnige und plötzlich, wenn die Eltern sterben, gibt's Mord und Totschlag und jeder will wissen genau, wer was bekommt. Nein, das kommt hier nicht in Frage. Ja, wenn es sich nur wieder handelt um ein paar Sticke, na schön, aber Wagenladung mit Möbeln fortschleppen, ohne Papier in der Hand. Also gut, ich werde Ihnen eine Bescheinigung meines Bruders verschaffen. Ja, darauf muss ich leider bestehen. Gut. Sie werden es nicht für möglich halten, was ich alles tut. Sogar in den besten Familien. Na, ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich Ihnen eine Bescheinigung besorgen werde. Also, wie steht's jetzt damit? Gut, ich werde Ihnen sagen, wie es damit steht. Zum Beispiel der Esstisch hier. Ja. Wiener Werkstätten, würde ich sagen. Muss etwa 1200-1300 Dollar gekostet haben, so um 1921 oder 1922. Habe ich recht? Wahrscheinlich. Ich sehe, Sie sind ein intelligenter Mensch. Wir beide kennen die Welt. Wiener Werkstätten sind schwerer loszuwerden als eine Lungentuberkulose im letzten Stadium. Warum denn? Der Tisch ist noch fast wie neu. Lieber Freund, Sie halten sich an Äußerlichkeiten. Man kann sich nicht halten an Äußerlichkeiten bei gebrauchtem Möbel. Leute haben den Stil nicht mehr gern. Dasselbe gilt dort für das Buffet. Und ja, kurz und gut, Sie wollen also nicht das Ganze kaufen. Lieber Freund, Sie müssen mir lassen mehr Zeit. Nein. Sie können hier nicht den Rahmen abschöpfen und mich mit dem Rest sitzen lassen. Ich habe Ihnen am Telefon gesagt, es handelt sich um einen ganzen Haushalt. Immer diese überstürzte Eile. Was mir vorschwebte, war, für einige von diesen Sachen wollte ich Ihnen machen, so eine große Offerte, dass... Hören Sie, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich kann hier keinen Möbelladen aufmachen. Das Haus soll abgerissen werden. Ausgezeichnet. Wir verstehen einander, sodass wirklich kein Grund zur Aufregung vorhanden ist. Okay. Also einigen wir uns auf den Preis und dann Schluss. Sie wollen also nicht sprechen vom Freien zu Freien? Nein, nicht unbedingt. Trotzdem möchte ich, dass Sie näher mit mir bekannt werden. Ja, mein Junge. Vor 65 Jahren habe ich Russland verlassen. Ich war damals keine 24. Ich habe geraucht mein Leben lang. Ich habe getrunken mein Leben lang. Ich habe geliebt jede Frau, die mich hat gelassen. Warum sollte ich sie bestehlen? Seit wann brauchen die Leute einen Grund zum Stehlen? Was für ein Mensch! Sowas wie Sie habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Also bitte, machen Sie mir jetzt eine Offerte oder nicht? Wie kann ich Ihnen machen eine Offerte? Sie trauen ja keinem Wort, das ich sage. Warum soll ich Ihnen trauen? Ich habe Sie ja noch nie vorher gesehen. Entweder Sie glauben mir oder wir lassen es. Sie können nicht ewig Polizei spielen. Ich bin... Ach, wozu? Lassen wir es sein. Was tun Sie denn? Ich kann so nicht weiterarbeiten. Nein, ich kann das nicht brauchen. Damit stelle ich mir den Laden nicht voll. Ich habe Ihnen noch keinen Preis genannt. Merken Sie sich das. Und wie behandeln Sie mich? Ich habe Ihnen noch keinen Preis genannt. Ja, sind Sie etwa gekommen, um mir einen Gefallen zu tun, oder was? Sie tun mir leid, mein Herr. Was ist eigentlich mit euch los? Ihr seid ja schlimmer als meine Tochter. An nichts mehr glauben in der Welt. Vor nichts mehr Respekt haben. An nichts mehr glauben können. Das ist kein Kunststück. Aber zu wissen, zu glauben, wo. Das ist ein Kunststück. Ach, Salomon. Machen Sie keine Geschichte. Nein, Sie haben hier ein Möbelproblem und ich will Ihnen helfen, aber Sie wollen nicht zuhören. Aber ich höre doch zu. Was um Himmels Willen soll ich denn tun? Vor Ihnen auf die Knie fallen?